HR2 Kultur zum Nachhören. Der Gast im Kulturfrühstück. Das Sonntagsgespräch heute am Feiertag mit Michael Haneke, hochdekorierter Regisseur aus Österreich, der einen Oscar bekam für seinen Film Liebe und bei uns vor allem für Das weiße Band bekannt geworden ist. Haneke gibt eigentlich keine Hörfunkinterviews. Er war seit über 12 Jahren nicht mehr im Radio. Für uns hat er eine Ausnahme gemacht. Als er vor 2 Wochen in Frankfurt war, habe ich ihn im Frankfurter Hof besucht und mit ihm über seine Filme, seine Weltsicht, seine Leidenschaft gesprochen. Anlass für seinen Besuch in Frankfurt war eine Reihe im Filmmuseum Carte Blanche, die er im März bestückt hat. Carte Blanche hat 10 Filme im Programm, die von Haneke ausgesucht und kommentiert wurden. Einmal war er live dabei. Heute und morgen laufen die beiden letzten. Heute Abend ein deutscher Film von Alexander Kluge, morgen ein iranischer. Und ich habe Michael Haneke erstmal gefragt, ob er sich über diesen Auftrag im Filmmuseum gefreut hat. Naja, man hat mich gefragt, ob ich das machen will, und da ich ja gewohnt bin, über Filme zu sprechen auf der Akademie, weil ich unterrichte, habe ich das gern angenommen. Und weil ich das Filmmuseum hier noch nicht kenne und das eine Gelegenheit ist, es auch kennenzulernen. Ist es schwierig für einen Regisseur, der so viele Jahrzehnte Filme macht, sich dann 10 Filme auszusuchen, die er besonders empfehlen möchte? Ja, natürlich ist es schwierig, weil das ja immer eine rein subjektive Auswahl ist. Und die ist ungerecht, ne? Die könnte ja noch 10 Filme mindestens oder 20 Filme sagen, die es genauso verdienen, also als besonders ausgewählt zu werden. Das ist immer eine ungerechte Sache, aber ich habe halt die Filme ausgewählt, die mir persönlich was bedeutet haben. Aber natürlich gibt es so und so viele Filme, die mir auch viel bedeutet haben und die jetzt da nicht sind. Heute Abend, am Karfreitag, läuft Alexander Kluge. Alexander Kluge ist, glaube ich, ja in dieser Auswahl von 10 Leuten der einzige deutschsprachige Filmemacher. Und das war ein Film, der mich, als er rauskam damals, ich war ja ein junger Mann, zutiefst bewegt hat, weil es kaum einen Film gab, der die Situation der Intellektuellen zu dieser Zeit genauer und sinnbildhafter abgebildet hat. Also für mich ist das nach wie vor einer der tollsten deutschen Filme und vor allem auch einer der klügsten deutschen Filme. Also die Artisten in der Zirkuskuppel, ratlos. Allein der Titel ist ja schon Gold wert. Ne? Er erzählt sozusagen die Situation der Intellektuellen heutzutage genauso wie damals. Ist eigentlich zeitlos, ne? Ja, also das Konzept ist auf jeden Fall zeitlos. Ja. Wie locken Sie Ihre Zuschauer ins Kino? Muss man die locken? Muss man die verführen? Muss man die entführen? Oder muss man denen einfach sagen, geht einfach ins Kino und guckt, was ihr selber draus macht? Na, natürlich. Ich bin kein Freund von Voreinführungen normalerweise, wie man es hier macht. Ich lese zum Beispiel, wenn ich einen Film sehe, wo ich weiß, der könnte mich interessieren, weil der Regisseur ein Mann ist, der mich interessiert, lese ich keine Kritiken vorher und lasse mir auch von Freunden nicht erzählen, wie der Film ist, weil ich vermeiden möchte, dass ich den Film durch die Augen dessen sehe, der mir das erzählt hat. Ja? Ich möchte unmittelbar konfrontiert werden mit dem Kunstwerk und nicht schon einen Blick gelenkt bekommen. Aber es ist natürlich die übliche Weise, Filme anzuschauen, ist natürlich die, dass einem jemand was empfiehlt oder dass man eine Kritik liest und der sagt, das ist ein toller Film, dann schaut man sich den an. Meistens erkenne ich die Filme nicht wieder, die ich da in der Kritik gelesen habe. Weil ich weiß nicht, was viele Kritiker sehen, aber jedenfalls nicht das, was ich sehe, wenn ich den Film sehe. Schauen Sie anders? Ich schaue mit meinen Augen und offenbar sind meine Vorstellungen vom Kino anders als die mancher Leute. Ist ja auch normal. Aber ich glaube, es geht jedem so. Die wenigsten werden die Filme wiedererkennen, die sie da gelesen haben. Also schon in der Beschreibung, weil die Beschreibungskultur ist uns ja ziemlich abhanden gekommen. Also es gibt ja kaum mehr Kritiker, die beschreiben können, die nur noch beurteilen. Und das ist meistens lästig. Ne? Der Film ist so beschrieben, dass er eben meiner Meinung nach dem Film nicht gerecht wird. So geht es mir oft. Und deswegen lese ich im Nachhinein schon Kritiken. Und es gibt natürlich auch einzelne Kritiker, die ich sehr wohl lese. Aber selbst die möchte ich nicht vor dem Film lesen. Weil ich würde mir zuerst mein eigenes Urteil bilden und dann erst darüber nachdenken, wie man den Film auch sehen kann. Lernen Sie auch noch von Kollegen, wenn Sie Filme gucken? Na, ich glaube, so einfach ist es nicht. Man sagt, da kann ich ihm jetzt was klauen, aber man hat natürlich lernt man ununterbrochen. Also jeden Film, den man anschaut, kann man was lernen. Ne? Das ist ja überhaupt, wenn man liest, liest man ja, hat man ein Buch gelesen, dann hat man was gelernt. Beim Film ist es so, dass wenn Sie einen guten Film sehen, können Sie viel lernen. Wenn Sie einen schlechten Film sehen, können Sie auch gut lernen. Ich habe zum Beispiel meine ganze Arbeit am Film und Fernsehen hat begonnen damit, Das ist, da war ich noch Volontär beim Südwestfunk. Und da hat man mir jeden Tag so einen Stapel von unverlangt eingesandten Manuskripten auf den Tisch gelegt, die ich rezensieren musste. Und da das viel war, musste man das schnell können. Ich sage, das meiste, was ich über Dramaturgie gelernt habe, habe ich in diesen 3 Jahren. Weil da habe ich gelesen, wie man es nicht macht. Da habe ich gesehen, wie man es nicht macht. Und da lernt man viel leichter. Also wenn Sie eine Inszenierung am Theater sehen, die sehr gelungen ist, eine maßstabsetzende Inszenierung, können Sie dann nachschauen, jahrelang wird dieses Stück nicht mehr gemacht, weil man kann es, man ist blockiert. Ja, wie der Peter Stein damals den Tasso inszeniert hat, hat man 10 Jahre an keinem deutschen Theater mehr den Tasso gesehen, weil das war so eine markante und stilbildende Aufführung, dass sich jeder gesagt hat, dagegen komme ich nicht an. Ne? Also das hat alles Vor- und Nachteile. Wann haben Sie gewusst, dass Film Ihre Sprache ist? Und nicht Theater oder Fernsehen? Das ergibt sich, ich habe das nicht gewusst. Ich hab mich immer für Film interessiert und habe halt begonnen oder versucht, das zu machen. Ich habe zuerst Theater gegangen, also ich war zuerst Dramaturg und dann habe ich am Provinztheater angefangen zu inszenieren. Und da habe ich also dann über 10 Jahre inszeniert und dann habe ich mein erstes Fernsehspiel gemacht. Und dann habe ich 10 Fernsehspiele gemacht und dann habe ich meinen ersten Film erst im Alter von 46 Jahren gemacht. Und das lernt man halt so im Laufe der Zeit. Also damals gab es keine, oder gab es vielleicht schon, aber ich war nicht dort, eine Filmakademie oder so etwas, sondern ich habe das, wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt. Und alles, was ich heute kann, verdanke ich natürlich auch, oder einen Großteil von dem verdanke ich natürlich meinen Erfahrungen am Theater. Also vor allem was den Umgang mit Schauspielern anlangt, lernt man am Theater natürlich viel mehr, weil man auch mehr Zeit hat und grundsätzlicher gefordert ist. Beim Film ist es ja so, dass der Regisseur sagt, das muss passieren und dann muss es halt passieren. Und ich sehe es ja bei den Studenten, der Schauspieler, das unbekannte Wesen. Ne? Dann sind die dort und sind völlig überfordert. Wie kriegen sie den Schauspieler dorthin, dass er dann das spielt, was sie gerne möchten? Und das lernt man halt am Theater, wenn man sich da viel persönlicher und ausführlicher und intensiv auseinandersetzen kann, auch durch den Zeitfaktor. Ne? Also beim Film hat man keine Zeit. Ja? Film muss alles schnell gehen. Und am Theater kann man schon, wenn mir die heutige Probe nicht gelingt, gelingt mir vielleicht die morgige die gleiche Szene. Ne? Was muss ein Film haben, dass er so wird, wie Sie ihn haben wollen? Also ich habe jetzt in vielen Interviews auch bei Ihnen immer wieder gelesen, es muss auch irgendwo berühren. Wie berühren Sie Ihr Publikum? Müssen Sie das Publikum fragen, das weiß ich nicht. Also ich bemühe mich natürlich, die Geschichten so zu erzählen, dass sie die Leute treffen. Entweder indem sie sie verunsichern oder in Frage stellen. Ich gehe auch, wenn ich ins Kino gehe, möchte ich anders rauskommen, als ich reingegangen bin. Und da muss man halt die verschiedensten Mittel anwenden. Man kann das nicht generalisieren. Man muss eine Geschichte genau erzählen und vorhin darf man nicht langweilig sein. Und das hat natürlich auch mit Handwerk zu tun. Wie baue ich eine Geschichte auf? Am Theater und beim Film ist Konstruktion das Ein und Alles. Als Romanschriftsteller können Sie anfangen, ein Buch zu schreiben und noch nicht wissen, wie das ausgeht und gar nichts. Der Roman entwickelt sich dorthin und Sie entwickeln sich mit ihm. Das funktioniert beim Film nicht und es funktioniert beim Theaterstück auch nicht, weil Sie müssen immer mit einkalkulieren, den Zuschauer, wie lang kann ich ihn eine langsame Szene zumuten? Sind 3 Szenen hintereinander, die jetzt zu schnell sind, überfordert ihn das? Das sind alles Dinge, die muss man mitdenken beim Schreiben. Ja? Das ist professioneller Beruf. Hitchcock hat jede Szene vorher im Kopf gehabt, bevor er überhaupt angefangen hat. Ist es bei Ihnen auch so? Ja, schon. Ja. Also ich glaube, wenn man ernsthaft was machen will, muss man sich sehr gut vorbereiten. Ja? Ich kann zwar nicht zeichnen, ich zeichne sehr infantil, aber so, dass die Leute sich auskennen, es gibt ein Storyboard und man weiß genau, was wann passiert. Warum? Wenn ich jetzt die Kamera 5-mal umstelle in einer Szene, bedeutet das nicht, dass ich die Kamera 5-mal umstelle, sondern muss das Licht umgeleuchtet werden und. Wenn die Leute keine Möglichkeit haben, sich darauf vorzubereiten, das selber auch vorzubereiten, kostet das alles irrsinnig viel Zeit, die nicht da ist. Film ist sollte sein, vor allem wenn sie professionell gemacht wird und da ist sie ja teuer, sollte nicht starten, der Kreativprozess findet vorher statt. Ja, der Kreativprozess findet am Set nur zwischen den Schauspielern und dem Regisseur statt. Alles andere muss vorher gedacht und konzipiert sein. Das ist jetzt die technische Seite der Geschichte, aber die inhaltliche ist ja wahrscheinlich die noch viel wichtigere. Ihre Freundin Juliette Binoche hat mal gesagt, man muss seine Filme sehen, ab und zu angucken, aber sicher nicht immer. Ja, welchen Film muss man sich schon immer anschauen? Ja? Es liegt ja nicht am bösen Haneke, dass die Welt so ist, wie sie ist. 90% oder 98% des Kinos sind ja ohnehin da, die Welt schöner darzustellen, als sie ist. Also warum sollen nicht die 2% versuchen, der Wahrheit ein bisschen mehr auf den... Also Mord, Selbstmord, Totschlag, Amok, eine desaströse Gesellschaft. Denken Sie, es ist schlimmer geworden in den letzten Jahren? Ja. Ja, also ist die Lieblosigkeit ist größer geworden. Wir sind immer weiter entfernt von Empathie. Das kann man in der Politik genauso sehen wie im täglichen Leben. Und die Konflikte werden immer unüberschaubarer. Und jeder ist überfordert, jeder von uns ist überfordert. Und die Politiker haben ein paar Scheinlösungen. Die Aufgabe des Dramas war noch nie, Lösungen anzubieten, sondern war immer, die Konflikte aufzuzeigen. Ja, das ist das Drama aller Zeiten, so, und im Film ist es genauso. Film ist Konflikt, ja. Für Film ist Drama und Konflikt, und das ist das Wesen des Films. Ich kann natürlich, in einem Actionfilm habe ich auch einen Konflikt, der bleibt außen vor. Da ist die Gewalt zum Beispiel etwas, was ich genießen kann, konsumieren kann. Ja. Und das ist so eine Lüge, die schon zur zweiten Wahrheit geworden ist, nicht? In der medialen Welt. Und dass dann Einzelne versuchen, dagegen zu polemisieren, muss ja drin sein. Das Kulturfrühstück in H2 Kultur am Feiertagsmorgen mit dem Filmregisseur Michael Haneke. Ein Oscar für Liebe, viel Aufmerksamkeit für seine Filme, am bekanntesten in Deutschland das Weiße Band. Und in Frankfurt war er vor 2 Wochen, weil er den ganzen März über die Reihe Carte Blanche betreute, beziehungsweise die Filme dazu ausstellte, aussuchte und kommentierte, und einmal war auch live da. In diesem Rahmen haben wir ihn getroffen in Frankfurt. Ein Interview war möglich, obwohl er eigentlich keine Radiointerviews gibt, mit Michael Haneke im Frankfurter Hof. Deswegen ist die Tonqualität auch nicht ganz so gut, wie Sie das sonst gewohnt sind. Carte Blanche übrigens heute Abend noch mit einem Film von Alexander Kluge, die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos. Und morgen Abend vom iranischen Regisseur Kiarostami. So, Michael Haneke, ich habe ihn auch gefragt, er war ja erst beim Fernsehen, dann hat er Theater gemacht, er hat Opern inszeniert und ist dann aber doch weitgehend beim Film hängen geblieben, und er hatte mal den Traum, Pianist zu werden. War das ein Traum oder war das Realität? Gott sei Dank hatte ich nicht genug Talent. Warum? Und Gott sei Dank hat man mir es rechtzeitig gesagt, dass ich nicht genug Talent habe, weil es gibt nichts Traurigeres als Musiker, so wie Schauspieler. Ein Schauspieler, der nicht talentiert ist oder so mitteltalentiert, ist ja ein Schauspieler, der wirklich gut ist, hat ja einen Traumberuf. Ein Schauspieler, der so ein Mittelklasse-Schauspieler oder ein schlechter ist, ist ja der demütigendste Beruf, den es gibt. Und man rennt immer hin und muss Klinken putzen und sich den Leuten andienen. Und es ist demütigend von A bis Z. Und genauso ist es mit Musikern. Ne? Ich sage immer, wenn die studieren bei uns, ich bin ja auf der Akademie für Musik und Darstellende Kunst, da bewerben sich 50 Pianisten, ja, die können alle schon ziemlich gut, sonst brauchen sie sich gar nicht bewerben. Ja. Und von diesen werden dann 2 oder 3 aufgenommen. Jetzt rechnen sie von diesen 2 oder 3 pro Jahr, 10 Jahre haben sie 30 Leute. Was glauben Sie, wie viel von den 30 Leuten Glenn Gould oder was Ähnliches werden? Die meisten werden Klavierlehrer oder im besten Fall Korrepetitoren an der Oper. Und das ist das traurige Fazit, wenn man mitteltalentiert oder untertalentiert ist. Und das ist schrecklich. Spielen Sie denn gern für sich? Nicht mehr, nein. Weil ich lange nicht gespielt habe und inzwischen so schlecht bin, dass es mich deprimiert. Aber Musik an sich ist sehr wichtig für Sie. Ja, Sie haben auch schon Opern inszeniert. Ist das ganz anders, als einen Film zu machen? Nein, das ist nicht anders, weil genau so, da gibt es das gleiche Problem wie beim Film im Gegensatz zum Theater. Bei der Oper stehen sie total unter Druck, weil sie haben eine Probenzeit von maximal 8 Wochen, dann sind sie schon sehr luxuriös bedient. Ja, davon kommen die Starsänger nur ein paar Wochen, weil sie da woanders singen. Und sie müssen von diesen 8 Wochen vorhin 2 weg, das sind die Endproben mit der Musik. Ja. Und in der Zeit müssen sie 4 Stunden Geschehen inszenieren. Das heißt, sie haben keine Zeit, da lang herumzuprobieren, sondern sie müssen wissen genau, was sie wollen. Der geht dann darüber, dann macht er das. Und das muss alles getimed sein, weil die Proportionen der Bühne einzurechnen sind. Das ist ja alles, die Musik hat ja einen Zeitpfeil. Der geht ja durch. Da kann ich nicht die Pause um 10 Sekunden länger machen wie am Schauspiel, sondern das muss alles sehr gut vorbereitet sein. Insofern ist die Arbeitsweise eine ähnliche. Aber die Materie ist eine andere. Gehen Sie dann auch gefühlsmäßig anders ran? Ich mache ja nur Stücke, die mich wirklich faszinieren, die ich wirklich liebe und wo ich glaube, dass ich einen Zugang dazu habe, also eine Inszenierungsidee zu haben. Aber normalerweise bin ich ja, es ist mein Hobby, sage ich immer, die Opernregie. Es ist ja nicht mein Beruf. Aber ich arbeite genauso, ich versuche genauso sorgfältig zu arbeiten, wie ich es beim Film tue. Also beim Film, die Vorbereitung, wenn ich so ein Storyboard mache, das Machen dieses Storyboards dauert so lang wie das Drehen ungefähr. Und wenn man eine Oper inszeniert und man hat 8 Wochen Probenzeit, dann habe ich 8 Wochen ungefähr Vorbereitungszeit, wo ich mich mit der Partitur bzw. dem Klavierauszug und den Aufnahmen das Takt für Takt vorarbeite. Sie haben Don Giovanni als einen jungen, rücksichtslosen Topmanager dargestellt. Ja. Ist das dann Ihre Art, Geschichten anders zu erzählen? Naja, ich meine, man hat ja, das sind ja nun Opern, die jeder schon 10-mal gesehen hat. Ja? Also wenn man sie am Theater als theatralisches Ereignis macht, muss man ja einen Grund finden, warum man es erzählen will. Nicht nur, um das zu reproduzieren, sonst ist die Oper ein Museum. Ne? Man muss ja versuchen, das irgendwie, ob das für uns heute auch gültig ist, nicht nur musikalisch schön, sondern auch übertragbar ist. Und ich denke, dass dieses soziale Gefälle, das im Don Giovanni herrscht zwischen diesem Adeligen und den Leuten, die er da ausnutzt und bedrückt, dass das heute eine ähnliche Konstellation ist. Nicht? Heute sind so Top-Manager, die können sich auch alles erlauben, ne? Mit den Leuten um sie herum. Geld macht, also was früher der Adel war, ist halt heute das Geld. Und das hat ganz gut funktioniert. Das war ein Riesenskandal bei der Premiere und ist dann 6 Spielzeiten übernommen worden, weil es immer ausverkauft war. Sie wollen jetzt im Moment keinen Film machen, sondern eine Fernsehserie. Naja, das wird sich herausstellen. Also man hat mich gefragt und ich hatte so eine Idee für eine Geschichte, weil ich habe viele, also nicht viele, aber doch einige Drehbücher geschrieben seinerzeit, die alle länger waren als das normale Film, die normale Filmlänge. Und wo er war dann immer gezwungen, um sie machen zu können, dann durch die Hälfte oder ein Drittel zumindest wegzustreichen. Und bei dieser Geschichte, die ich da im Kopf habe, die ist so lang, dass sie sozusagen auch mit Wegstreichen nicht zu retten ist. Und deswegen habe ich jetzt diese neue, diesen Hype, den es ja jetzt gibt mit Serien, und gedacht, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Was reizt Sie an der Geschichte? Ist es eine Geschichte, so eine Art Utopia, wie wir miteinander umgehen? Ich glaube, das ist. Das macht ja jede Geschichte am Theater, handelt ja davon, wie wir miteinander umgehen. Ob Sie Shakespeare nehmen oder Tschechow oder irgendeine Komödie, es geht immer darum, was tun wir einander an, im Guten wie im Bösen. Das heißt, wir haben noch eine Chance. Wir sind nicht immer nur gescheitert seit Utopia und Thomas Morus. Na, wir scheitern dauernd, aber wie der Ding gesagt hat, so scheitern. Besser scheitern, besser scheitern. Ne? Also man kann immer nur versuchen, wenn man nicht daran glauben würde, dass es Sinn macht, eine Geschichte zu erzählen, dann soll man sie nicht erzählen. Ne? Aber das heißt nicht, dass man jetzt deswegen dauernd so hübsche Geschichten und die Welt schönreden muss in den Geschichten. Ja? Ich glaube, dass die wahren Zyniker sind, die Unterhaltungsfilme machen, weil die halten das Publikum für so dämlich, dass es gar nicht dafür steht, mit denen zu kommunizieren. Ne? Die wollen ja nur konsumieren. Und das finde ich eigentlich dann den eigentlich pessimistischen Ansatz, dass ich nicht glaube, dass das Publikum in der Lage ist, mit einem Film oder einem Buch in einen Dialog zu treten, in einen für ihn produktiven Dialog zu treten. Das ist meine Absicht. Ob mir das immer gelingt, das können nur die Zuschauer beurteilen. Sind Sie ein Pessimist oder sind Sie ein Realist? Ich bin oder ein Realist, würde ich sagen. Mit optimistischen Zügen? Naja, wenn Sie hier bei da ein Wasserglas steht, es gibt die Leute, die das volle Glas sehen und Leute, die das halb leere Glas sehen. Also ich neige eher dazu, das halb leere Glas zu sehen. Da würde ich Ihnen dann widersprechen. Herr Haneke, wir fragen unsere Gäste am Sonntagvormittag in HR2 Kultur auch immer gerne nach Ihren Lesegewohnheiten. Ich weiß, ich überfalle Sie damit jetzt etwas, aber was lesen Sie gerade im Moment? Was lese ich gerade im Moment? Drehbücher von meinen Studenten, weil ich das muss. Ja. Aber was habe ich als letztes gelesen? Ich lese im Moment gerade viel über, also so Fachbücher über Elektronik und irgendwie das mit der Serie eventuell zu tun hat, und da habe ich mich und auch Science-Fiction-Literatur und sowas, weil das jetzt mit dem Beruf zu tun hat. Also privat lese ich sehr oft die gleichen Bücher. Ich habe eine sehr große Bibliothek und ertappe mich und kann an keiner Buchhandlung vorbeigehen, ohne was zu kaufen. Aber vieles bleibt liegen und ich lese dann doch lieber ein Buch, das ich schon 5-mal gelesen habe. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Also ich habe jetzt gerade, da gibt es eine neue Übersetzung von Krieg und Frieden. Ja? Und die habe ich bei einem Freund liegen sehen, sehr hübsche Ausgabe im Hansa Verlag. Und habe gesagt, wie ist diese neue Übersetzung, wie ist denn die? Sagt er, die ist super, da musst du lesen. Dann habe ich mir die gekauft und habe Termine abgesagt, weil ich nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Ich habe das, wie ich das als Jugendlicher gelesen habe, war mir das stinkfad. Ja? Ich fand das langweilig, zu ausschweifend und so. Und jetzt konnte ich gar nicht genug kriegen. Ich habe ohne Pause gelesen, fast 14 Tage lang, bis ich durch war. Ja? Das kann einem immer wieder passieren. Und ich ziehe auch immer wieder Bücher raus, die ich halt sehr schätze. Aber ich ziehe auch Bücher heraus, die ich längst vergessen habe, dass ich sie hatte. Ja? Und das sind dann immer wieder spannende Entdeckungen. Und dann kaufe ich mir, also das letzte jetzt gelesen, was gerade rausgekommen ist, aber das hatte ich schon gelesen, weil er mir es vorher schon geschickt hat, war das neue Buch von Ferdinand von Schirach, weil ich den sehr schätze und ich alle Bücher von ihm eigentlich mit großer Begeisterung gelesen habe. Auch große Filmstoffe dabei. Ja, ja, die Filme Abgründe haben mir weniger gefallen, die ich gesehen habe. Ja. Die Bücher sind viel, viel, viel besser. Haben Sie ein Lieblingsbuch, eins, was Sie immer wieder rausziehen? Ja, das habe ich ja auch schon in 1000 Interviews. Es ist immer der Dr. Faustus vom Thomas Mann. Das ist das Buch der Bücher. Das habe ich mindestens schon 10-mal gelesen. Was ist daran heute noch so faszinierend? Das trifft uns heute genauso. Das trifft uns heute mehr als, nicht mehr als damals, aber es ist genau diese Stimmung, apokalyptische Stimmung, die uns umgibt, die dort in grandioser Weise wiedergegeben ist. Das ist ein großes Buch. Oder Mann und Eigenschaften ist auch was ich immer wieder. Da kann man auch reinlesen, da muss man nicht das ganze Buch lesen. Das sind so Bücher, die einem durchs Leben begleiten. Der letzte Film der Reihe Carte Blanche läuft am Samstagabend, also morgen Abend. Das ist der iranische Film. Ja, das ist Wo ist das Haus meines Freundes? Ja. Naja, das ist ein Film von meinem, also Freund ist vielleicht zu viel gesagt, weil das kann ich mir nicht anmaßen, aber wir kannten uns gut, der Abbas Kiarostami, der jetzt voriges Jahr gestorben ist und der für mich sozusagen das Genie des momentanen Kinos war. Ne? Also der Horst Beckett in der Literatur so des 20. Jahrhunderts war für mich er, also er hat es geschafft. Was Brecht mal genannt hat, das Einfache, das so schwer zu machen ist. Das heißt, er hat die Dinge aufs Wesentliche reduziert und das ist so schwer. Das weiß ich selber vom Schreiben, wie schwer es ist, die Dinge einfach zu machen. Und da ist der Kiarostami einfach das exemplarische Beispiel. Ich hätte natürlich gerne, darum sagte ich vorher, es gibt natürlich noch viele, viele andere Filme, die man so einer Schau zeigen kann. Und ich könnte zum Beispiel 10 Filme, nur die Filme von Bresson zeigen, würden sich auch alle, jeder Film lohnt sich anzuschauen. Und von Kiarostami ist es das Gleiche, das sind alles Meisterwerke. Und das ist schön, dass es sie gibt. Das war das Gespräch mit Michael Haneke, das wir vor 2 Wochen im Frankfurter Hof aufgezeichnet haben, als er in Frankfurt war. Spannende Geschichte.